Telekom, Doppelfernsprecher, Karlitzer Straße 86, direkt vor der Post an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine zerkratzte Seitenscheibe. Dort wurde anscheinend mit einem Schlüssel das Wort Knonf eingeritzt, sowie eine Dame, die hier mit einem Kinderwagen über den Bürgersteig schlendert, sowie einige Radfahrer, die kurz davor sind, dem Berichterstatter über den Haufen zu fahren. Ansonsten hier vor der Post, an deren Mauer sich einige Graffitis befinden, unter anderem mit der Aufschrift Nilak und Muro. Keine besondere Grüße. Ahoi.